Jährlich möchten sich viele Jugendliche im Sommer etwas dazu verdienen und bewerben sich um einen Ferialjob. Jetzt wäre dafür die beste Zeit. Doch da gibt es einige Dinge, auf die man achten sollte, wenn man sich bewirbt. Wer Fragen hat, kann sich an die Arbeiterkammer wenden, erklärt Ursula Strohmeier von der Abteilung Jugend- und Lehrlingsschutz. Alle Jugendlichen können sich gerne an uns wenden. Dafür ist die Arbeiterkammer da, für die Beratung von Jugendlichen, damit sie zum Beispiel bei uns erfahren, wie viel verdiene ich in meinem Ferialjob, welche Rechte und Pflichten habe ich. Die Jugendlichen können auch gern mit ihrem Vertrag kommen, bevor sie ihn unterschrieben haben. Wir sind dann gerne bereit, den Vertrag zu prüfen, ob der Vertrag in Ordnung ist. Aber auch viele Unternehmen wenden sich jedes Jahr zu Ferienbeginn mit Anfragen um juristische Hilfe an die Wirtschaftskammer. Warum das so ist, erklärt Wolfgang Sauer, Spartenobmann für den Bereich Handel. Naja, das ist so wie bei allen Dienst- und Arbeitsverhältnissen, ist das Arbeitsverhältnis und die rechtlichen Rahmenbedingungen an und für sich der Schwerpunkt dieser Beratung und auch der Fragen, die da kommen, weil zum Teil die rechtlichen Bedingungen durch die Kollektivverträge auch im Handel zum Teil schon so kompliziert und unübersichtlich sind, dass man es sozusagen als Nicht-Rechtsexperte gar nicht mehr alleine wirklich erlesen und erfragen kann. Die Organisation Logo Jugendmanagement eröffnet heuer zum 15. Mal die steirische Ferialjobbörse, eine Internetplattform, die Jugendlichen und Unternehmen Hilfestellung anbietet. Die Firmen geben genau an, welche und wie viele Stellen sie anbieten. Über einen einfachen Mausklick kann man sich dann direkt bewerben. Die Schwerpunkte des Angebots liegen im Sozialbereich, im Bereich Werbung und Promotion, im Gastgewerbe und im Tourismus. Und wenn sich Ihr Kind noch nicht beworben hat, ist vielleicht ab heute auf der Internetseite der Ferialjobbörse das Richtige dabei.